Ja. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Bevor ich zu Ihren aktuellen Beschwerden komme, muss ich Ihnen noch ein paar Fragen zu Ihren persönlichen Daten stellen. Ja. Falls etwas unklar ist, unterbrechen Sie mich bitte. Ja. Und so, wie heißen Sie denn? Ich heiße Lisa Wassermann. Könnten Sie Ihren Namen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, Lisa schreibt sich L-I-S-A, Lisa, und Wassermann W-A-S-S-E-R-M-A-N-N. Wassermann. Am Ende zweimal N, ja? Ja, Double ja. N. Double N, okay. Wie kann ich Sie ansprechen? Frau Wassermann, ja? Ja. Okay, Frau Wassermann, wie alt sind Sie? Ich bin 60 Jahre alt. 60. Wann sind Sie genau geboren? Am 16. August 1965. Neunzehnhundertfünfundsechzig, 65. ja? Ja. Wie schwer sind Sie? 66 Kilo. 66 Kilo. Wie groß sind Sie? 1,69 Meter. 1,69 Meter. Haben Sie ungewollt ab oder zugenommen? Nein, habe ich nicht. Okay, was kann ich für Sie tun? Was führt Sie uns? Ja, seit 3 Tagen habe ich ziemlich zunehmende Schmerzen im rechten Bein. Besonders im Unterschenkel, im rechten. Ich habe auch noch Schmerzen im Rücken unten, im Bereich der Lendenwirbelsäule habe ich auch Schmerzen, aber besonders im rechten Bein. Sind die Beschwerden des plötzlich angefangen? Nein, nein, langsam. Langsam. Wie könnten Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Eine Bohrungsschmerzen oder? Ja, sind so dumpf bohrend. Dumpf und bohrend sind sie. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzensskala von 1 bis 10, wobei 10 ist unerträglich sind? Ja, ich würde sagen, sie sind mindestens 5. Und wenn ich mich versuche, etwas zu bewegen, etwas zu gehen, dann sind sie auch mehr. 7, 7 bis 8. In Ruhe 5, wenn Sie bewegen, ist 7 oder 8, ja? Ja. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Nein. Wo genau ist die Schmerzen? Könnten Sie noch mal sagen, wo genau? Also im rechten Bein, aber besonders im Unterschenkel. Rechte Ja, Beinunterschenkel. ja. Okay. Auch Füße? Haben Sie auch Fußschmerzen auch? Oder Ja, nur im Fuß tut es auch weh, aber hauptsächlich im Unterschenkel. bis Ja. Knie, ja? Aber Schmerzen strahlt bis Ja, Knie. ja, ja, ja, ja. Maximal ein Knie. Ist Ihnen eine geschwollene Bein aufgefallen? Nein. Geschwollen ist das nicht. Das sieht aber so ein bisschen komisch aus. Es sieht irgendwie, ist irgendwie ein bisschen weißlich. Weiß, okay. Also im Vergleich zum anderen Bein. Okay. In Ruhe, Sie haben keine Beschwerden, aber Doch, ich gibt habe auch es. Ruhe. Nein, ich habe seit 3 Tagen auch Schmerzen in Ruhe. Okay. Vorher war Gibt das es? nicht in, vorher war das in Ruhe nicht. Vorher war das nur bei Bewegung. Aber seit 3 Tagen habe ich auch Ruheschmerzen. Gibt es eine ba bestimmte Auslöser, Ich die kenne, ich weiß Ende es nicht. Ich habe keine Okay. Erklärung. Keine Erklärung, kann ich nicht sagen. Keine Erklärung. Okay. Ist Ihnen eine gerötet aufgefallen? Nur Rötung? blass geworden. Rötung nicht. Es ist eher ein bisschen blasser, das Bein, etwas Blass. heller. Beides blass oder nur rechte Bein ist Das blass? rechte Bein. Rechte Bein. Ist Ihnen eine haarlos aufgefallen? Haarlos. Veränderung? Haarausfall. Haarausfall habe ich nicht beobachtet, nein. Ich meinte betroffene Seite. Ja, Nicht habe ich der nicht, Bereich. hab ich nicht beobachtet. Okay. Ist die rechte Bein ist überwärmt? Ist Ihnen eine Ich glaube Überwärmung eher, aufgefallen? das ist kühler. Das Kühler. ist kälter. Echa ist kühler, ja? Ja. Haben Sie Fieber? Nein, ich glaube nicht. Waren Sie im letzten 1 Monat im Wald? Erinnern Sie eine Zeckenbiss oder eine Insektenbiss? Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich war aber auch jetzt nicht irgendwie oft oder lange in der Natur oder im Wald in letzter Zeit. Nee. Hm. Leiden Sie Herzschlag oder Herzstoppen? Nein, Herzschwäche habe ich nicht. Ich habe nur hohen Blutdruck. Bluthochdruck. Herzstoppen. Haben Sie Atemnot? Ich habe häufiger Husten, weil ich eine chronische Bronchitis habe. Hm. Und da muss ich ziemlich oft husten. Husten, Sie haben nur Husten oder mit Auswurf? Da Haben Sie auch kommt auch Auswurf? manchmal Schleim raus, besonders morgens, nach dem Morgen. Aufstehen, nach der Nacht. Wenn ich da husten muss, dann muss ich auch häufig Schleim abhusten. Wie ist Farbe der Auswurf? Gelblich oder grün? Nein, der ist meist so eher weißlich, bisschen Klassisch. gelblich. Klassisch, gelblich. Manchmal im Jahr, da im Winter besonders, im Herbst, da muss ich auch mal ein Antibiotikum nehmen, weil das dann schlimmer wird. Dann habe ich auch manchmal Fieber dabei, aber das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt habe ich da kein Problem. Rauchen Sie gerade auch, ja? Ja, rauchen tue ich ja. Ist Ihnen Hautausschlag aufgefallen? Nein, Hautausschlag nicht. Hautausschlag auch nicht. Haben Sie eine Verdauerprobleme? Ich meinte Diarrhoe oder Verstopfung, aufgeblähte. Nein, nein, nein, habe ich nicht. Sie haben keine Verdauerprobleme. Ja, ich meinte Nein, Ausstoßung. nein, Verdauung ist gut. Verdauung ist bei mir gut. Okay. Haben Sie Nachtschweiß oder Stefrost? Nein. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, das Wasser lassen ist gut. Ich kann das Wasser auch gut halten. Das geht. Habe ich kein Problem. Haben Sie Probleme beim die Treppe steigen? Wie viele Treppe könnten Sie beschwerdenfrei laufen? Das weiß ich nicht. Ich bin da faul. Wenn es eben geht, fahre ich mit dem Fahrstuhl. Wir wohnen im ersten Stock. Und das sind nur 2 Treppen, die kann ich ganz gut steigen. Okay. Wenn Sie möchten, die laufen, nachdem wie viele Meter die Beschwerden gibt. Ja, also bis vor 3 Tagen, seit 3 Tagen habe ich ja diesen Schmerz in Ruhe, dauernd. Aber vorher, da habe ich bemerkt, so die letzten Wochen, da konnte ich so vielleicht 100 Meter gehen und dann musste ich anhalten, weil mein Bein schmerzte. Ja, Sie brauchten eine Pause, ja? Ja, ich musste stehen bleiben, 1, 2 Minuten und dann ging es wieder besser, dann konnte ich wieder weitergehen. Das Okay. war, ja, wie gesagt, das war in den letzten Wochen, aber seit 3 Tagen habe ich Dauerschmerz. Wenn Sie rechte Bein hochlagert, verlindert diese Ihre Schmerzen oder nicht? Habe ich nicht ausprobiert bisher. Auch Tieflagern, Sie haben noch nicht bemerkt, ja? Habe ich nicht beobachtet und auch nicht ausprobiert. Okay. Haben Sie Kribbelgefühl im rechten Bein oder? Nee, aber ich habe das Gefühl, insgesamt ist das Gefühl nicht so gut wie im linken. Okay. Sind bei Ihnen chronische Erkrankungen bekannt, außer COPD? Also ich habe die chronische Bronchitis und Bronchitis. dann habe ich noch hohen Blutdruck. Dann nehme ich auch Medikamente ein. Und seit 2 Jahren Seit habe wann haben ich Sie Bronchitis? Bronchitis ungefähr auch seit vielleicht 5 Jahren, 4, 5 Jahren auch. Seit wann Sie haben arterielle Hypertonie? Bluthochdruck seit 4 Jahren. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, ich habe noch eine Erkrankung. Ich habe seit 2 Jahren muss ich auch ein Medikament gegen Osteoporose einnehmen. Osteoporose. Welche Medikamente nehmen Sie gegen Osteoporose? Osteoporose, das heißt, oh, das ist schwierig, das heißt Alendronsäure. Allen Alendronsäure nehme ich nehmen einmal pro Woche. einmal pro Woche, ja? Ja, und dann nehme ich noch Vitamin D. Das nehme ich jeden Tag eine. Kennen Sie die Allendronicsäure-Dosierung? Nein, das weiß ich jetzt nicht, wie stark die ist. Aber mein Mann, der bringt die Sachen gleich alle noch ins Krankenhaus. Das habe ich eben vergessen. Alendronsäure weiß ich nicht. Bei Vitamin D steht 1000 hinter. Vitamin D ist 1000. Würden Sie keine operiert, ja? Operationen habe ich gehabt, doch. Als Kind, da war ich 10 Jahre alt, wurde ich am Blinddarm operiert. Als Kind bin ich dann. Und dann hatte ich vor 2 Jahren einen Sturz beim Fahrradfahren. Da war mein linker Unterarm gebrochen, waren beide Knochen im Unterarm gebrochen. Linken Arm, ja? Linker Unterarm. Linke Unterarm, okay. Und beide Knochen waren da gebrochen und da musste ich auch operiert werden. Und dann hatte ich noch vor 4 Jahren am linken Knie eine Spiegelung, Kniespiegelung. Da wurde der Meniskus war da irgendwie eingerissen und der wurde da behandelt bei der Spiegelung. Und das ist viel besser geworden, ist gut geworden. Wann war das, die Kniespiegelung? Vor 4 Jahren. Wie haben Sie behandelt mit diesem linken Unterarm? Eine Osteosynthese oder Ist eine operiert worden, ja. Da ist ein Schrauben und eine Platte reingekommen und Platte? auch Ja. Schrauben und ja. Nachdem eine Monat oder 2 Monate musst du diese Schrauben und Platten musst rausnehmen oder nicht? Ja, das ist entfernt worden, aber erst, glaube ich, nach, weiß ich nicht, 7, 8 Monaten oder so ist das raus entfernt worden. Okay. Sie haben schon ja gesagt, rauche ich. Wie viele und wie seit wann? Ja, ich rauche ungefähr pro Tag eine Schachtel Zigaretten seit ungefähr 35 Jahren. Seit 35 Jahren. 35. Nehmen Sie Alkohol zu sich? Ich trinke mal ein Glas Wein, aber nicht jeden Tag. Nehmen Sie diese Frage nie persönlich. Das ist eine routinische Frage. Ich muss jede Patientin diese Frage stellen. Konsumieren Sie Drogen? Nein. Nein. Sind Ihnen Allergie und Verträglichkeit bekannt? Habe ich nicht. Okay. Ich würde gerne wissen, Ihre Familie Gesundheitszustand. Was kann für Sie sagen, wie ist Ihre Eltern Gesundheitszustand? Also mein Vater, der ist verstorben mit 76 Jahren an einem Lungenkrebs. 6 und? 76. Ja, gut. 76 Jahre alt, da ist er Gut. verstorben, hat wegen Lungenkrebs. Der hatte vorher auch Bronchitis und er hatte auch Gefäßverengung in beiden Beinen. Also der war am Ende dann schwer krank. Die Mutter? Mutter ist 84 Jahre alt, die lebt. Die hat Alterszucker, die hat auch eine Osteoporose. Ja, Geschwister habe ich keine. Sie haben keine Geschwister. Okay. Sind Sie verheiratet? Ja, bin verheiratet und wohne mit meinem Mann zusammen. Entschuldigung, Sie haben gegen Bronchitis, nehmen Sie Medikamente oder nicht? Ja, Sie haben nehme ich. noch nicht erzählt. Sie haben mich nicht gefragt. Entschuldigung, Sie haben die Osteoporose gesagt, okay. Ja, ich nehme Medikamente ein. Das heißt einmal Viani. Viani, da ist Cortison drin. Wie Annie. Viani nehme ich zweimal am Tag in der Regel. Dreimal. Und ich nehme manchmal auch Sultanol-Spray, aber nicht immer. Das mache ich bei Bedarf. Könnten Sie wie eine Dosierung sagen? Viani, was dahinter steht, weiß ich jetzt nicht. Die Zahl, das bringt mein Mann ja alles ins Krankenhaus. Ich nehme das in der Regel zweimal pro Tag. Zweimal pro Tag. Und anderes Inhalator, Sie nehmen? Sultanol. Sultanol-Spray, aber das mache ich nicht immer. Das mache ich so bei Bedarf. Bei Bedarf, ja? Ja. Dann nehme ich noch ein Mittel für den hohen Blutdruck oder gegen den hohen Blutdruck. Was nehmen Sie vor Da nehme ich gegen? Candesartan. Da Kondensator. weiß ich die Dosierung, das ist 16. Candesartan 16. Und dann nehme ich morgens eine Tablette und abends eine halbe. Einmal morgen, Nein, morgens eine ganze und abends eine halbe. abends halbe. Okay. Sind Sie gerade Rentnerin oder? Was machen Sie Nein, ich bin vorübergehend? noch keine Rentnerin. Ich arbeite als Sekretärin bei einem Rechtsanwalt. Haben Sie Kind? Ja, wir haben zwei Kinder, 30 Jahre alt und 28 Jahre alt. Die wohnen aber nicht mehr bei uns. Wie ist der Gesundheitszustand Ihres Die sind Kindes? gesund. Die sind gesund. Waren Sie in letzten 6 Monaten im Ausland? Ja, ich war in Kroatien. In Kroatien? Kroatien war ich im April für 10 Tage. Aber Warum? sonst war ich in den letzten 6 Monaten nicht im Ausland. Sind Sie vollständig geimpft? Ich glaube ja. Meine Hausärztin, die achtet da immer drauf. Tragen Sie Sport nicht regelmäßig, ja? Nein, Sport habe ich früher gemacht. Früher habe ich Turnen gemacht und Yoga gemacht, aber in letzter Zeit mache ich keinen Sport mehr. Okay, vielen Dank für die Angaben. Meinerseits habe ich jede wichtige Frage gestellt. Okay. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich möchte natürlich wissen, was das für Schmerzen sind, was das für eine Ursache haben kann, weil sowas habe ich ja noch nicht gehabt und das ist sehr unangenehm, auch dieser Dauerschmerz. Ja, an diesem Punkt kann ich nicht genau sagen, aber aufgrund der anamnestischen Angabe und die geschilderten Beschwerden habe ich Verdacht auf eine Gefäßverschluss. Oh. Das heißt P auf VK im medizinischen Bereich. Aber ich kann nicht genau sagen, ich muss zuerst körperliche Untersuchungen Ja, durchführen. okay. Sonra Ultraschall und Labor, dann sobald alle Ergebnisse vorliegt, werde ich Ihnen sofort informieren. Okay, das können wir so machen. Gut. Ja, danke. Dann haben Sie jetzt etwas Zeit, sich vorzubereiten. Und vielleicht gibt es von den Kolleginnen und Kollegen noch Fragen oder Ergänzungen. Darf ich fragen? Ja, bitte. Ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht gehört, aber haben Sie in letzter Zeit abgenommen oder zugenommen? Nein, hat der Kollege schon ganz zu Anfang gefragt Ja, einmal. deswegen. Gewicht ist gleich geblieben. Okay. Ja. Und über Gün, wann war Ihre letzte monatliche Blutung? Vielleicht sind Sie schon in der Och, das ist schon Menopause, min oder? mindestens, ja, ist schon mindestens 5 Jahre her, 6 Jahre. Oh, Aber ich fünf gehe Jahre. regelmäßig zur Frauenärztin zur Kontrolle einmal im Jahr. Das letzte Mal war ich im Februar da. Da war die Ärztin zufrieden. Okay, vielen Dank. Pardon. Ja. Haben Sie keine Trauma und Verletzungen an Beinen gehabt, oder? Verletzungen? Ja. Nein, Verletzungen habe ich nicht in letzter Zeit gehabt am Bein. Nein. Also, sagen Sie mir bitte, ob Sie Ihren Nägel, Zehennägel, irgendwelche Anomalie oder Verform bemerkt. Ausführung. Ja, also die Zehennägel, die sind etwas verformt. Da hatte ich auch mal schon mal einen Nagelpilz. Das ist mal behandelt worden, aber so richtig weggegangen ist das nicht. Ja, die sind schon etwas verändert, die Nägel, aber am anderen Fuß auch. Beides. Ah, okay, Ja. einverstanden. Okay, danke schön. Okay. Gut, wenn jetzt keine Fragen sind, dann lasse ich Sie jetzt einmal einige Minuten in Ruhe und dann machen wir gleich die Vorstellung. Dann bin ich der Oberarzt. Bis gleich. Tschüss. Okay. Wie sieht's aus? Ja, hallo, guten Tag. Hallo. Haben Sie kurz Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen einen Patienten vorstellen. Ja, habe ich. Frau Wassermann, sie ist 60 Jahre alt. Sie wiegt gerade 66 Kilogramm und 1,69 Meter groß. Sie stellte sich mit rechtem Bein Schmerzen vor. Die Schmerzen seien langsam aufgetreten. Langsam auftreten. Seit wann sind die Schmerzen? Seit wann? Seit 3 Tagen habe sie in Ruhe Schmerzen. Aber Ja. vor 3 Tagen hatte sie auch Schmerzen, aber bei nur Bewegung. Okay. Seit 3 Tagen also ein Ruheschmerz. Ruheschmerzen. Ja. Können For Sie den Schmerz beschreiben? die Schmerzen seien dumpf und bohrend. Die Schmerzen liegt auf einer Skala 5 von 10. Aktuelle 7 oder 8 von 10. Okay. Rechte Bein sei ist blass und kühl. Laut der Patienten, okay, Entschuldigung, ich muss finden. Okay. Laut der Patienten strahlen die Schmerzen nirgendwohin aus. Aber sie klagt auch ein bisschen Rückenschmerzen und Wirbelsäulenschmerzen. Okay. Die Frage nach Fieber, Taşykardi oder Disrhythmie wurde oder Nachtschweiß, Schüttelfrost, Wasserlassenprobleme oder Diarrhoe wurden verneint. Sie klagte Husten. Aus diesem Grund seit langer Zeit habe sie Bronchitis. Sie habe einen Auswurf, vor allem am Morgens. Die Auswurf sei glasig Farbe und ein bisschen gelblich. In Vorerkrankungen Operationen, als sie Kind war, wurde die Appendektomie durchgeführt. Seit vier oder 5 Jahre habe sie Bronchitis. Seit fünf oder fünf Jahre habe sie arterielle Hypertonie und sie habe auch Osteoporose. Okay. Aufgrund einer Fahrradunfall musste sie linken Radius und Ulna Osteosynthesen durchgeführt. Sie hatte auch eine Knieproblem aufgrund der Meniskopathie. Eine Arthroskopie wurde Ja. durchgeführt. Eine Arthroskopie wurde durchgeführt. Sie nehme pro Woche gegen Osteoporose Alendronicsäure. Dosierung ist unbekannt. Sie nehme Vitamin D 1000 jeden Tag. Sie nehme Candesartan 16 Milligramm morgen 1, abend halb. Gegen Bronchitis nehmen Sie Viani, eine Steroide, zweimal täglich und eine Inhalator bei Bedarf. Okay. Sie rauche seit drei, sie ist 65, 35 jährige Pakunkia-Raucher. Also Sie, sie raucht eine Schachtel pro Tag. ja, eine Schachtel pro Tag Ja, dann seit. können Sie, sagen, es besteht ein Nikotinabusus, kann man ruhig sagen, Nikotinabusus von 35 Package Years. Ja. Package Years, Paket, ne? Paketjahre. Ja, Kann man ruhig SWB. sagen, Package Years, 35 Package Years, 35 hat sie. Okay, und Alkohol? Könnten Sie wiederholen diese ganzen Sätze? Es besteht ein Nikotinabusus. Es Das kann man besteht. schon sagen als Abusus. Ja, wenn sie jetzt am Tag 3 Zigaretten raucht oder zwei, dann würde ich nicht sagen, dass es ein Abusus ist. Aber eine Schachtel pro Tag und das so lange, Über 35 Jahre kann man ruhig sagen, es besteht ein Nikotinabusus von 35 Package Years. Okay. Drogenkonsum wurde verneint. Und Alkohol? Alkohol gelegentlich selten, weil sie trinke Wein. Ja, also nicht täglich, nicht täglich. Okay. Selten. Gut, ja. Vater ist im Alter von 76 Jahre an Lungenkrebs verstorben. Ja, sagen Sie vielleicht in der Familienanamnese, In der in der Familie. Familienanamnese ist erwähnenswert oder ist zu berichten. Punkt. Der Vater ist mit 76 Jahren an An einem, einem was können Sie Lungen. noch anders als Lungenkrebs sagen? Was gibt Bronchialkarzinoma. es? Bronchialkarzinom oder Pulmonalkarzinom verstorben. Genau. Mehr wissen wir nicht, aber versuchen Sie das medizinische, den medizinischen Begriff zu sagen, Wahnsinn. ja? Was hatte der Vater noch für Grunderkrankungen? Sie hatte auch Bronchiolitis. Er, Bronchiolitis er, und er, er, er, er. Gefäßeinbruch, Nicht sie, sondern er. Er, der PAV-KA. Vater. Ja, Maskulinum. Ne? Er hatte auch eine wohl chronische Bronchitis. Wir sagen in diesem Fall wahrscheinlich eine COPD. Ja? Und Und auch eine Gefäßerkrankung oder eine PAVK. Ja, so weit ist das. Das sind die Angaben der Patientin. Und die Mutter? Mutterseitlich, sie habe sie Diabetes Typ 2 und Osteoporosis Wie auch. alt ist die Mutter und lebt die Mutter noch? Sie lebt Mutter noch, sie ist gerade 64 Jahre alt. Ne, 64 nicht. Dann wäre sie ja nur 4 Jahre älter als die Patientin. Genau, ja. 84. Ja, 84. genau. Ja, fast geschrieben. Ja, 4, das wäre eine ganz junge Mutter. ja, Ja, Entschuldigung. das macht nichts, aber es ist mir nur aufgefallen. Genau, es ist unmöglich. Okay. Also die Mutter ist 84 Jahre alt, sie lebt noch und sie hat einen Diabetes mellitus Typ 2 und ebenfalls eine Osteoporose. Ja, gut. Ja. Sie ist Sekretärin in Rechtsanwalt. Sie habe zwei gesundes Kind, Zwei gesunde Kinder. gesunde Kinder Ja. und Reisanamnese im Mai oder im April, Entschuldigung, in April, am April hatte sie eine Kroatien. Sie war in Kroatien. Kroatien. Kroatien gereist. Ja, eine Reise gemacht. Okay. Weiß So, jetzt wollte ich doch einmal was fragen zu den Schmerzen. Ich habe verstanden, die Patientin hat seit 3 Tagen einen starken Ruheschmerz im rechten Bein, besonders im Unterschenkel. Das ist der Ruheschmerz. Und Sie haben gesagt, vorher hatte sie einen Schmerz bei Belastung? Oder habe ich das richtig verstanden? Davor. Davor hatte sie Schmerzen nur bei Bewegung. Bei Bei Bewegung. Und Belastung. was war das für eine Bewegung oder wie stark war die Bewegung? Ja, sie hatte gesagt, nach dem 100 Meter hatte sie Schmerzen. Ja, Sie können Folgendes sagen. Sie mussten. Vorher hatte die Patientin oder berichtet die Patientin, dass sie nach ungefähr 100 Meter Gehstrecke, ja, Ich genau. schmerzbedingt anhalten musste, stoppen musste. Ja, sie Genau. konnte nicht weitergehen, weil es so schmerzte. Ja, Genau. Sie und dann nach musste. einer bestimmten Zeit ging es wieder besser. Okay. Ja, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, aufgrund der anamnestischen Angabe und geschilderten Beschwerden habe ich den Verdacht auf eine PAVK. Ja. Studium ist gerade eins, weil sie, ja, Entschuldigung, nie eins, drei, Entschuldigung, drei. Studium ist Inzwischen gleich. ein Ruheschmerz, ja, mit gewissen Veränderungen, kühle Haut, blasse Haut. Sie hatte vorher wohl schon eine PAVK, eine belastungsbedingte PAVK im Sinne einer Claudicatio intermittens wahrscheinlich, ne? Mit Ja. drei Studium ist drei, ja. Ja, das kann gut sein. Wir machen jetzt ja keine Fachprüfung. Wichtig ist nur, dass Sie versuchen, mal bei den medizinischen Begriffe zu sagen. Was Okay. wäre denn differenzialdiagnostisch, woran noch zu denken? Differentialdiagnostisch TVT, ich würde sagen TVT aufgrund des Reiseanamnese, aber dafür spitz blasige Beine und Kühlbeine spitz dagegen. Ja, und sie hat auch keine Schwellung bemerkt, zumindest ist das Bein nicht geschwollen. Ja, käme denn eventuell auch eine Lumboischalgie in Betracht, ein Wurzelreizsyndrom? Wie bitte? Ich habe Eine nicht. Lumboischalgie, ein Ah, Bandscheibenvorfall, Bandscheibenvorfall, genau. haben ja Bandscheibenvorfall. durchaus Patienten Hauptschmerz in den Extremitäten und gar nicht so sehr im Rücken. Sie hat ja Genau. gesagt, ja, in der LWS hat sie auch häufiger mal Rückenschmerzen. Sie hat eine Osteoporose. Osteoporose. Also man muss zumindest mal dran denken an eine Differentialdiagnostik. Ich würde auch den Verdacht auf eine PAVK Genau. äußern als erstes, aber differenzialdiagnostisch sicherlich auch einen Bandscheibenvorfall, eine Diskusprolaps abklären. Das muss man klären. Vielleicht könnten Sie in der Befragung auch noch die Patientin fragen, zum Beispiel, wenn sie husten, niesen oder lachen, verstärkt sich der Schmerz, nicht? Husten, Schmerz kann das oft verstärken, gerade wenn sie so eine chronische Bronchitis hat. Ja, die Patientin hat ja wahrscheinlich doch eine COPD aufgrund ihres Nikotinabusus des Langen. Da muss man zumindest differenzialdiagnostisch, würde ich eben die Frage eher nach einem Diskusprolaps stellen. Eine TVT glaube ich jetzt nicht so sehr von der Klinik, aber in Richtung der Diskusprolaps muss man zumindest mal schauen. Das werden Sie auch bei der körperlichen Untersuchung natürlich eher schneller feststellen, auch durch bestimmte Testungen. Muskel, der Nervendehnungsschmerz und Lasik und umgekehrter Lasik und die Reflexe. Aber das wird einem dann ja auch ein bisschen auffallen. Okay. Ja, vielen Dank Kann erstmal. sein, Ja. auch die Wirbelsäule spontan Kompressionsfraktur. Ja, natürlich gibt es auch Aufgrund des Kompressionsfrakturen, aber die machen dann in der Regel aber eher den Hauptschmerz in der Wirbelsäule, glaube ich, wo die Kompressionsfraktur ist. Da würde ich sagen, ist wahrscheinlich das Punktum Maximum des Schmerzes und nicht so sehr im Unterschenkel. Das ist eher, ja, man Ja, muss ich dran möchte denken. Man aus muss dran Differenzierung. denken. Ne? Man Aus muss dran denken. Differenzierung. Ja, gut. Ja, danke erstmal. Ich habe Sie gut verstanden. Sollten sich konsequent bemühen, bei der Vorstellung vom Oberarzt versuchen Sie medizinische Ausdrücke zu machen. Sie sagt, ja, sie klagt über Husten. Können Sie eventuell sagen über Tussis, ja, oder produktiven Husten, produktive Tussis, also mit besonders morgendlichem Auswurf, weißlich, schleimig oder etwas gelblich. Das ist dann hauptsächlich morgens und die Patientin berichtet ja auch über gewisse Exazerbationen im Winter, dass sie dann eventuell sogar antibiotikapflichtig ist. Das spricht alles eher dann auch für eine COPD. Ne? So von der Schilderung der Patientin her. Wir haben ja noch keine Unterlagen von anderen Untersuchungen, von anderen Ärzten. Das bezieht sich bisher nur auf die anamnestischen Schilderungen der Patientin. Ja, danke. Haben Sie einen Prüfungstermin? Noch nicht. Mein Prüfungstermin steht in die Sterne. In den Sternen steht der. Das ist aber, das ist in Deutschland nicht gut, wenn etwas in den Sternen steht. Aber Sie haben sich angemeldet. Ja, ich habe letztes Jahr Dezember angemeldet. Oha, ja. Ja, ich warte auf wahrscheinlich voraussichtlich Werde im Oktober oldu. Also, Im sehr gut. Oktober. Aber Ja, ich dann haben Sie noch habe noch etwas keine Zeit. Ja. bestimmte Zeit. In was für einem Fachbereich haben Sie bisher gearbeitet? Gynäkologe. Gynäkologe. Das war Ja. das Thema heute nicht so Ja. sehr die Gynäkologie, aber das haben Sie aber als Gynäkologe auch gut gelöst, dieses Thema. Gut. Weil Ja, okay. sie war eine Ja. Frau. Patientin war Frau. Ja, alles klar. Ja. Gut, ich bedanke mich und wünsche allen erstmal einen schönen Abend und gerne nächste Woche um 18 Uhr wieder. Vielen Ja? Dank. Alles klar. Ich sage Vielen Dank. Tschüss. Vielen Ciao. Dank. Tschüss.